Wenn dies ein Film wäre, zeigte die erste Einstellung einen hellbeigen betagten Oldsmobile, der über die Whitley Avenue zu den Whitley Heights hinaufkriecht. Tuckernd, qualmend. Im Hintergrund der stark ansteigenden Straße der Hollywood Freeway mit seinem emporquellenden Verkehrslärm. In Fahrtrichtung Palmen und heruntergekommene Apartmentgebäude. Scharfe Konturen durch die dicht über den Dächern einfallende kalifornische Sonne. Es ist bereits Nachmittag. Schnitt auf den Innenraum des Olds. Drei männliche Insassen werden ins Bild gerückt. Zwei von ihnen sind sichtlich in die Jahre gekommen. Der Mann auf der Rückbank dürfte in den 60ern sein. Der Mann neben dem Fahrer sicherlich in den 70ern. Der Olds wird von dem jüngsten der drei gefahren. Jemand um die 40. Der Älteste, der massige Mann neben dem Fahrer, fummelt an der Klimaanlage herum. Er könnte etwas fragen wie: Ist es so kalt genug? Ich komme um vor Hitze. Der 60-Jährige auf der Rückbank ist ein Mann, der sich gut pflegt. Sein rotes Haar ist dicht und sorgfältig frisiert. Sein Gebiss ist lückenlos. Der ideale Chefarzt in einer Soap. Demonstrativ wischt er sich den Schweiß von der Stirn. Höher lässt sie sich nicht stehen, tut mir leid. Konzentration bitte. Es ist der Jüngste, der am Lenkrad sitzt. Weil er die Autorität besitzt, diese Ermahnung auszusprechen, muss der Zuschauer den Eindruck gewinnen, dass es um ihn geht. Um seine Geheimnisse. Der Olds kommt zum Stehen. Die drei Männer blicken jetzt in dieselbe Richtung. Zur linken Wagenseite hinaus. Schnitt auf die Straße. Der Wagen hält vor einer Art Deco-Villa. Ein Kameraschwenk zeigt einen Black and White, einen Streifenwagen des Los Angeles Police Departments, der direkt vor dem Olds parkt. Ein Polizist in Uniform steht neben dem Black and White und raucht eine Zigarette. Er winkt den Insassen des Olds zu. Cut back auf die drei Männer im Wageninnern. Machen wir es. Gut. Die Männer steigen aus, gehen zur Rückseite des Wagens. Ohne Eile. Alle drei tragen dunklen Anzug, weißes Oberhemd, neutrale Krawatte. Aber sie sehen nicht wie Gangster aus. Hör auf mit dem Gewinke, Charlie. Du hältst hier Wache und wir gehen rein. Du willst, Chef. Also Polizei. Die Männer heben drei Koffer aus dem Kofferraum und spazieren gemächlich zur Rückseite der Villa. Der Älteste, der Dicke, geht voran. Er scheint sich hier auszukennen. Er öffnet die schmiedeeiserne Zierpforte. Vor einem unterteilten Fenster, an der Längsseite des Hauses, bleibt er stehen. Das schlage ich jetzt ein. Im Haushaltsraum ist keine Alarmanlage. Danach gehe ich in die Küche und da wird dann die Sirene losheulen. Die habe ich binnen 5 Sekunden abgeschaltet. Also nicht wegrennen. Der Lärm gehört dazu. Also doch keine Polizei? Ich mache mir gleich in die Hose. Für sowas bin ich nicht zu gebrauchen. Du kannst jetzt keinen Rückzieher mehr machen. Der Dicke zieht schmutzige Arbeitshandschuhe aus Leder an. Dann drückt er eine der kleinen Scheiben aus ihrem Rahmen, entriegelt das Fenster und steigt ein. Dann ertönt die Sirene der Alarmanlage. Der Schwitzende blickt erschreckt um sich. Nach 5 Sekunden erstirbt die Sirene, wie der Dicke gesagt hatte. Die Kamera bleibt draußen, bis die Küchentür von innen geöffnet wird. Kommt rein. Nichts anfassen. Wir gehen gleich nach unten. Schnitt auf das Innere der Villa. Die drei Männer durchqueren, die leeren Koffer schwenkend, die Küche, die Empfangshalle. Dann stolpern sie die Treppe zum Keller hinunter. Vor einer Woche habe ich noch von nichts gewusst. Halt doch den Mund. Der Dicke öffnet eine weitere Tür, knipst das Licht an. Dann folgt der Enthüllungsschott. Ein eingemauerter Tresor. Eine schwere, grün gespritzte Tür von 1,5 Metern Höhe. Mr. Green, walten Sie Ihres Amtes. Der Angesprochene zieht einen Schlüssel aus seiner Hosentasche. Es ist der Fahrer. Der heißt also Green. Wird man sich merken müssen. Er betrachtet den Schlüssel, ein wenig zu lange. Dann schiebt er den Metalldeckel vor dem Schloss beiseite und steckt den Schlüssel hinein. Hat sie uns gelinkt? Passt er? Green dreht den Schlüssel herum. Großaufnahme vom Schloss. Die Zeit scheint angehalten. Dann wieder Cutback auf Green. Mit beiden Händen fasst er den Hebel oberhalb des Schlosses und bewegt ihn nach links. Wie Olivenöl. Dann zieht er die Dressurtür auf. Im Schein der Taschenlampe, Nahaufnahme, werden Stapel von Banknoten sichtbar. Ein Schwenk über die Stapel verdeutlicht, dass es sich hier um Millionen Dollar handelt. Gegenschuss vom Innern des Tresors. Die drei Männer, die stumm auf das Geld starren. Abblenden. Wenn dies ein Film wäre, käme jetzt auf schwarzer Leinwand in weißen Lettern der Schriftzug 2 Wochen zuvor. Wenn dies ein Film wäre. Der Himmel von Hollywood von Leon de Winter. Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers. Bearbeitung und Regie Christoph Dietrich. Erster Teil Tino. Arnold Schwartz, care of Mandel Phillips and Cantor. 11355 West Olympic Boulevard, Los Angeles, California 90064. Lieber Arnold, ich schreibe dir diesen Brief an einem Ort jenseits des Atlantik, an einer der zahlreichen Küsten dieses alten Kontinents und in einem Zimmer, das auf die Terrasse hinausgeht. Die Türen stehen offen und die Gardinen bauschen sich im Seewind. Küchengeräusche flüstern durch die Flure, denn die Frau, die mir den Haushalt führt, bereitet das Abendessen zu. Ich werde auf der Terrasse essen, wie ich früher nie gegessen habe. Stilvoll, mit Weinen und Desserts. Du wunderst dich vermutlich über diesen Wandel in meinen Lebensverhältnissen. Und du würdest sicherlich gerne wissen, wo ich mich jetzt befinde. Aber es tut mir leid, meine Adresse kann ich dir nicht geben. Ich möchte es meinen Verfolgern, sollte es sie geben, nicht so leicht machen. Warum das alles so ist, wirst du vielleicht verstehen, wenn du beiliegendes Treatment gelesen hast. Es ist noch nicht ganz vollständig. Die fehlenden Teile werde ich nachliefern. Trotzdem wäre es fantastisch, wenn du es schon deinen Kontaktleuten in der Industrie zeigen könntest. Ich überlasse das, im vollsten Vertrauen, ganz dir. Dein Thomas Bergmann. Ich hatte lange nichts mehr von ihm gehört. Zuletzt, dass er nach New York gegangen war und später in Maine eine Haftstrafe zu verbüßen hatte, wegen betrügerischen Bankrotts. Und dann erhielt ich ganz überraschend diesen Brief, circa ein Jahr nach dem Bericht über die Benedict Canyon-Morde, zusammen mit einem Päckchen, aufgegeben auf Malta, einer kleinen Insel im Mittelmeer. Ein Packen Papier, eine Mischung irgendwie aus Treatment und Roman. Absender Tom Green, alias Thomas Bergmann. Bergmann war der Name seiner Mutter. Green war lange Jahre bei mir als Schauspieler unter Vertrag gewesen. Nun bat er mich, für ein Drehbuch einen Produzenten zu finden. Bei der Lektüre stellte ich bald fest, dass die Story auffallende Parallelen zu jenen mysteriösen Morden in dieser Villa im Benedict Canyon aufwies. Zufall? Wohl kaum. Aber Tatsachenbericht? Oder von der Realität inspirierte Fiktion? Tom hat meines Erachtens kein Talent zum Kriminellen, auch wenn er inzwischen vorbestraft ist. Ich kann das sagen, wir waren eine Zeit lang recht eng befreundet. Tom ist Schauspieler, von ganzem Herzen. Ja, vielleicht ein wenig zu leidenschaftlich und zu wenig professionell. Ich erinnere mich noch, früher, 1980, stand er eines Tages in meinem Büro. So hagerer Typ, Mitte 20 und keine Spur von falscher Bescheidenheit. Er gelte in den Niederlanden als bedeutendes Nachwuchstalent. Und deshalb sei er jetzt hier in L.A. Ja, ich habe das natürlich nachgeprüft. Stimmte. Trotzdem, für das A-Material kam er nie in Frage. Höhepunkt seiner Karriere, Sie erinnern sich vielleicht, war seine Emmy-Nominierung Mitte der 80er. Wurde aber nichts draus. Danach noch ein paar gut bezahlte Fernsehaufträge. Das war's. Und er verschwand. Vor einem Jahr scheint er allerdings nach Hollywood zurückgekehrt zu sein. Tom? Tommy Green? Hey, Jimmy. Jimmy Cage. Dachte ich's mir doch, dass du es bist. Was machst du so? Ja, kann mich nicht beklagen. Ein paar Rollen hier, ein paar Rollen da. Ja. Bist ein miserabler Lügner, Tom. Trink nie, wenn du auftreten musst. Mir geht's gut, Jimmy. Wirklich. Bin okay. Ich bin okay, ja? Er wusste nicht, was er im Magen hatte, aber es drängte in seine Kehle herauf. Und merkwürdigerweise verstärkten seine Mundbewegungen diesen Drang. Muss mir noch was zu essen holen. Hey, warte! Ich begleite dich. Hatte er sich rasiert? Er fühlte einen Bart, roch plötzlich Schweiß und Urin, sah Flecken auf seinem Hemd. Er musste raus hier. Hör zu, Jimmy. Ich habe noch eine Verabredung nachher. Tom, was ist das? Ich beobachte dich schon seit 2 Tagen. Und jeden Tag schleichst du um die Mittagszeit durch die Hotelhalle, um dir deinen Stoff zu holen. Tommy, du kannst mir nichts vormachen. Deine Adresse ist das St. Martin's. Und was das bedeutet, wissen wir beide. Und dasselbe. Was du jetzt machst, machst du noch ein paar Tage und dann ist es aus mit dir. Wer hier wohnt, denkt im Zeitraum von Wochen. Diese Woche ein Dach über dem Kopf und was zu fressen. Und nächste Woche sind wir weiter. Du versäufst jetzt eine ganze Woche, Junge. Und wenn das Denken in Wochen aufhört, beginnt das Denken in Tagen. Und danach in Stunden. Hör auf, Mann! Nein. Tom, du hast Pech gehabt und ich auch. Ich habe schon andere vor die Hunde gehen sehen, aber bei dir lasse ich das nicht zu. Lass mich in Ruhe, ja? Als sie mich damals vom Set warfen, nach dieser verpatzten Szene mit dem Streifenwagen, da haben sie dich auch entlassen. Das dachte ich zumindest. Erst später habe ich erfahren, dass du aus eigenem Antrieb, ich meinst, dass du meinetwegen gegangen bist. Quatsch nicht. Hör endlich auf, ja? Ich muss zu einer Beerdigung. Green ließ sich an der Wand hinunter auf den Boden sacken. Seine Gedärme krampften sich zusammen, er krümmte sich. Dann spürte er etwas Glühendes auf seiner Schulter. Cages Hand. Dann hockten sie neben dem Hoteleingang wie 2 Penner, die um Kleingeld bettelten. Was sich in Greens Treatment oder Romanfragment, ganz wie Sie wollen, wie eine tragische Szene liest, ist möglicherweise blutiger Ernst gewesen. Zumindest wenn man davon ausgeht, dass es sich bei dem Konvolut aus Malta um eine mehr oder weniger autobiografische Darstellung der Ereignisse von vor einem Jahr handelt. Tom kommt nach seiner Haftentlassung nach Hollywood zurück. Er mietet sich in einem billigen Hotel ein. Er nennt es St. Martin's. Gemeint ist aber wohl das St. Francis. Und er setzt seine ganze Hoffnung auf Robert Kent. Kent, weit in den 80ern, war vor Jahren mal ein renommierter Drehbuchagent gewesen. Und Green hofft, dass er sein Skript Rouge et Noir groß herausbringen würde. Doch dann erfährt er, Anlass für seinen dramatischen Absturz, dass Robert Kent vor 2 Tagen gestorben ist. Das ist die Ausgangssituation. In dieser Verfassung trifft er im Hotel auf Jimmy Cage. Die beiden kennen sich von einer gemeinsamen Produktion, Dead End Street. Ich hatte sie damals beide vermittelt. Cage, ein circa 20 Jahre älterer Kollege, sehr gepflegt, war seinerzeit gut im Geschäft. Er hatte dann aber angefangen zu trinken und war vom Set geflogen. Der Anfang vom Ende seiner Karriere. Jim Cage begleitet Green zur Beerdigung, die erst am nächsten Tag stattfindet. Dort treffen sie auf einen Freund von Cage, Floyd Benson, Oscar-Preisträger und Schauspielerlegende zu Lebzeiten. Er hatte zur wirklichen Spitze gehört und weiß Gott genug für viele sorglose Leben verdient. Vielleicht, so mag Tom und möglicherweise auch Cage gedacht haben, vielleicht jemand, der ihnen in ihrer misslichen Lage behilflich sein könnte. Sie täuschen sich. Bei einer längeren Kneipentour im Anschluss an das Begräbnis erfahren sie, dass Benson sein gesamtes Vermögen im Börsenkrach 87 verspekuliert hat. Toms Angaben zufolge hat Benson dann wieder angefangen zu arbeiten. Aber nicht als Schauspieler, sondern als Elektriker. Seine Zeit war abgelaufen. Wie auch immer, Kents Beerdigung war Bensons letzter öffentlicher Auftritt. womit Greens Treatment unter Umständen auch zur Aufklärung eines weiteren mysteriösen Sachverhalts beitragen könnte. Wenn Sie sich erinnern, vor einem Jahr berichtete die Los Angeles Times, dass der Schauspieler Floyd Benson spurlos verschwunden sei. Gegen Mitternacht überredete Benson seine beiden Kollegen, den stimmungsvollen Abend mit einem persönlichen Besuch am Hollywood-Sign zu krönen. Es war 12:30, als Green den alten Olds von Benson hoch über der Stadt zum Stehen brachte. Hinter ihnen, ein paar hundert Meter oberhalb der Straße am Steilhang, erhoben sich die neuen Buchstaben des Sign. Jeder 15 Meter hoch und 10 Meter breit. Vor ihnen ging es nach wenigen Metern steil bergab, eine tiefe Schlucht. Schilder warnten vor der Gefahr. Ich kam gerade herein, als Peter Falk herauskam. Vorsprechtermin. Wir waren beide unter den letzten fünf. Und Harry Cole, du erinnerst dich, Harry. Du meinst Harry, den Kaiser von Columbia, was? Genau, Harry. Also, Harry war bei der letzten Casting-Runde persönlich anwesend. Und ich höre Kohn zum Casting-Director sagen, für dasselbe Geld bekommst du auch einen Schauspieler mit zwei Augen. Mit zwei Augen? Mit zwei Augen. Ja, ne, und? Wer bekam die Rolle? Ja, war ich. Ja. Und Falk wurde Columbo. Ein Welthit. Ja, aber wer konnte das ahnen? Ja. Ich hatte mit Dennis Hopper einen Film gemacht, der für Cannes ausgewählt wurde. Da liegt jemand. Bei der Pressekonferenz. Da liegt jemand. Was? Wo? Da. Zwischen den Sträuchern. Tatsächlich. Mein Gott. Auf einem Plateau unterhalb der Straßenböschung lag jemand. Ein Körper, reglos. In einer wunderlichen Haltung, als sei er aus großer Höhe heruntergefallen. Hey! Hören Sie uns? Brauchen Sie Hilfe? Bei Tageslicht war es vielleicht ein Kinderspiel. Jetzt aber mussten sie sich auf einem schmalen Rand aus Sand und Strünken abwärts tasten. Green erreichte als Erster das Plateau. Eindeutig tot. Tot oder was meint ihr? Durch und durch. Schöne Bescherung. Na ja, untersuchen Sie die Stelle hier und finden unsere Fußspuren. Wieso? Wir werden es gleich melden. Drei Männer finden in der Nacht an einem unmöglichen Ort einen Toten. Wir werden zu Hauptverdächtigen, darauf kannst du Gift nehmen. Und ich kann mir zurzeit nicht leisten, die Aufmerksamkeit der Justiz zu erregen. Können wir mal umdrehen? Ist misshandelt worden. Ich kenne ihn. Was? Ach, mach keine Witze. Ich schwöre dir, ich kenne ihn. Vor drei Tagen, da tauchte dieser Herr hier als Besucher in dem Haus auf, in dem ich gerade arbeite. Du irrst dich. Nein! Seine linke Hand, da fehlt ein Glied an seinem kleinen Finger. Stimmt. Woher wussten Sie das? Das war mir aufgefallen. Das Haus, in dem ich gerade arbeite, gehört vermutlich Gangstern. Zumindest machen sie den Eindruck auf mich. Der Umgangston, der Lebensstil. Ich baue dort eine Alarmanlage ein. Und es sieht ganz so aus, als hätten sie die dringend nötig. Sie haben Geld gezählt. Dieser Herr hier hatte Koffer bei sich. Millionen müssen das gewesen sein. Ich habe es zufällig gesehen. Als eine Tür aufging, konnte ich sie im Spiegel beobachten. Wissen Sie auch, wie unser Freund hier heißt? Nein. Das heißt, doch, Tino, glaube ich. Also gehen wir jetzt zur Polizei. Ich weiß nicht. Wenn die sich an meine Fersen heften, weil ich die Leiche wiedererkannt habe. Ich bin das Bindeglied zwischen Tino und diesem Haus. Und es sieht ganz so aus, als sei er ermordet worden. Sie haben recht. Jim, das Risiko dürfen wir nicht eingehen. Das heißt, wir unternehmen nichts? Stimmt. Fast. Green hätte nie gedacht, dass eine verbrecherische Idee derartig Macht von ihm ergreifen könnte. Sie kam völlig unerwartet. Schoss aus dem Schädel und fuhr siedend heiß den Rücken hinab. Der Gedanke, dass er zu Geld kommen konnte, ohne dafür arbeiten zu müssen. Millionen, hatte Benson gesagt. Dieser Gedanke war überwältigend. Einige wenige Handgriffe nur. Green bedeckte den Toten mit Zweigen. Der Leichnam war so vor weiteren Entdeckungen geschützt. Und eine Tür hatte sich geöffnet. Kriminelle Energien, das sagte ich ja schon, habe ich bei Tom nie beobachtet. Na, möglich, dass der Knast ihn da verändert hat. Über diese Zeit weiß ich nichts Genaues. Nur so viel, er war nach New York gegangen, als es hier in Hollywood für ihn nicht mehr so richtig lief. Es ging um irgendeine Serie. Und dann hat ihm wohl eine Werbeagentur angeboten, bei einem Promotion-Video für den Bundesstaat Maine mitzumachen. Da ist er dann hängen geblieben. Kollegen von Warner erzählten mir, Tom habe in dieser Zeit an einem Skript gearbeitet. Ein Remake von einem französischen Thriller, so eine Monte Carlo- oder Nizza-Geschichte, für die er aber wohl nur eine Option hatte, nicht die Rechte. Jedenfalls hat Warner sie gekauft. Und Tom hat weiterhin bei den örtlichen Honoratioren Geld eingetrieben. Anteilscheine verkauft für einen Film, den er so gar nicht machen durfte. Tja, das fand man natürlich da oben im guten alten Neuengland gar nicht komisch. Und Tom musste für 7 Monate einfahren. So hat man es mir erzählt. Wie gesagt, Genaues weiß ich nicht. Mr. Benson, können Sie mir erzählen, was genau damals an Ihrer Arbeitsstelle passiert ist? Warum haben Sie vorhin den Leichnam zugedeckt? Nur so. Ich wollte ihn besser verstecken, das ist alles. Warum? Warum? Darum. Mr. Green, arbeiten Sie am Setup für den Betrug des Jahrhunderts? Konzentriert starrte Benson auf die unbeleuchtete Fahrbahn. Er hatte darauf bestanden, trotz seines Alkoholkonsums den Wagen selbst die Schlängelstraße abwärts zu steuern. Der Fund hatte sie alle drei schlagartig ernüchtert. Erzählen Sie mir bitte, was Sie gesehen haben. So genau wie möglich. Warum? Das Warum liegt an der Schlucht. Wir wissen jetzt von einem Verbrechen. Wir wissen, wer das Opfer ist. Und wir wissen, wer die Täter sind. Vielleicht ist es ja doch nicht. Sie wollen jetzt zurücknehmen, was Sie vorhin noch beteuert haben, dass dieser Mann dort Tino ist und dass er vermutlich von seinen Freunden abgemurkst worden ist? Wo genau ist das, wo du arbeitest? Whitley Heights, Hollywood, oberhalb von Freeway. Schönes altes Haus. Jemand, der aussieht wie ein Gangster, hat es vor kurzem gemietet. Da musste dann natürlich eine gute Alarmanlage eingebaut werden. Und? Hat der Gangster einen Namen? Rodney DiGiacomo. DiGiacomo. Wohnt Rodney allein in dem Haus? Keine Ahnung. Wie lange haben Sie noch dort zu tun? Einen Tag. Und wann war das, als Tino auftauchte? Vorgestern vormittags, ungefähr um 9:30. Er hatte 4 schwere Koffer dabei. Rodney hat ihn begrüßt und dabei gegrinst. Dann kamen 2 weitere Männer aus dem hinteren Teil des Hauses, feixend, wie nach einem gelungenen Coup. So ein kleiner Drahtiger und ein Muskelpaket. Die haben den beiden geholfen, die Koffer in das Arbeitszimmer zu tragen. Und etwa eine halbe Stunde später ging dann das Muskelpaket auf Toilette. Da konnte ich sehen, dass sie Geld zählten. Also insgesamt 4 Mann. Ja, ich glaube schon. Ursprünglich 4. Mr. Tino hat diese erlauchte Runde vermutlich höchst unfreiwillig verlassen. De facto habe ich eigentlich nichts gesehen. Denn was beweist das schon? Da steht dann Aussage gegen Aussage. Sie könnten morgen früh ein Mikrofon anbringen. Du hast sie doch wohl nicht mehr alle. Und was bringt uns das, Mr. Green? Wir müssen herausfinden, wo das Geld ist. Ja, und dann? Dann stellen wir es. Benson war sprachlos. Ohne eine Reaktion blickte er stur geradeaus in die Dunkelheit, schwitzend, bei jedem Atemzug laut schnaufend. Cage lief zu großer Form auf, beschimpfte Green, er sei übergeschnappt, wolle Floyd verheizen. Irgendwann würden sie rekapitulieren, wer von dem Geld gewusst haben könnte. Und dann würden sie natürlich an Floyd denken. Sie müssen ja nicht dahinter kommen. Ich möchte, dass wir uns mit diesem Geld aus dem Staub machen, ohne dafür büßen zu müssen. Und ich möchte der Vater des Kindes von Julia Roberts sein. Mr. Green, ich habe Ihren Ausführungen mit Interesse zugehört, denke aber nicht davon, Gebrauch zu machen. Andererseits ist mir klar geworden, wie tief ich bereits in die Sache verwickelt bin. Angenommen, die Polizei findet ihn, dann werden sie alle vernehmen. Sie werden das Haus finden und dann werde auch ich vernommen. Und dann muss ich angeben, was ich gesehen habe, sonst riskiere ich einen Meineid. Und das will ich nicht. Zum Kronzeugen werden will ich aber auch nicht. Mit anderen Worten, wir müssen etwas unternehmen. Meine Herren, Tino muss verschwinden. Er darf nicht gefunden werden. Wie stellst du dir das vor? Bist du verrückt? Keineswegs. Tino muss von dort weg. Vielleicht haben Sie recht. Nur, wohin mit der Leiche? Wieso begraben wir ihn nicht an Ort und Stelle? In dem harten Boden. Nein, nein. Das dauert viel zu lange. Und an einem Ort außerhalb der Stadt? An der Strecke nach Las Vegas? Auch das dauert zu lange. Außerdem viel zu riskant. Nein. Ich denke, ich weiß ein Plätzchen für Tino. Ich habe eine große Gefriertruhe im Keller. Da kann er hinein. Was? Am besten machen wir das jetzt sofort. Mit Hilfe eines Abschleppseils, das sie unter der vorderen Stoßstange des Olds befestigt hatten, wurde der Leichnam geborgen. Der Rigor Mortis war gewichen und die Gliedmaßen des toten Körpers scheuerten wild gestikulierend die raue Schluchtwand entlang. Als Tino sein kühles Zwischenlager im Keller von Bensons Villa an der Ocean Avenue in Santa Monica erreicht hatte, sah er ziemlich lädiert aus, wie durch die Mangel gedreht. Inzwischen war es hell geworden. Zeit für ein Frühstück. Können Sie so den Rest Ihres Lebens noch schlafen? Über einer Leiche, während der Mörder frei herumläuft? Gewiss. Er war vermutlich ein Krimineller. Vermutlich. Aber Floyd, du weißt doch auch, dass das hier eines Tages schief geht. Irgendwer wird ihn finden. Ein Monteur, ein Gast, ein Schlosser. Und niemand wird mir glauben. Natürlich nicht. Wie denn? Tja. Ich will ihn verbrennen. Stück für Stück. Sie sollten ein Mikrofon anbringen, Mr. Benson. Wir müssen wissen, warum Tino ermordet wurde. Schon zu unserer eigenen Sicherheit. Das hieße einen Schritt weiter gehen. Wie kommst du nur darauf, dass bei dieser Sache was zu gewinnen ist? Die Erpressung eines Gangsters. Du bist wirr im Kopf. Minus mal Minus ergibt Plus. Wir legen einen Verbrecher herein. Ein Mörder, der, wenn der übliche Rechtsweg beschritten würde, womöglich ungeschoren davonkäme. Ich meine das nicht moralisch. Na schön. Du hast Angst. Aber, Jimmy, mit diesem Rodney werden wir fertig. Alles, was wir dazu brauchen, haben wir im Haus. Wir müssen spielen. Wir geben uns als Kriminalkommissare aus, die den Tod von Tino untersuchen und setzen Rodney damit unter Druck. Er wird Fehler machen, irgendwelche Dummheiten mit dem Geld. Wir sagen, dass wir einen Tipp bekommen haben und Tinos letzten Tag rekonstruieren. In den Zeitungen hat nichts gestanden. Nur die Polizei kann von Tinos Tod wissen. Und wenn wir abhören, bekommen wir genau die Informationen, die wir brauchen. Was er vorhat, wo er sein Geld versteckt hat, ob er ein Flugticket... Du meinst, wir klingeln also einfach bei ihm an und sagen, hey Rodney, wie geht's? Wollen uns mal kurz mit dir unterhalten? Ja, genauso wie es abläuft, wenn die Polizei erscheint. Ach, Tom! Dafür brauchst du Dienstmarken. Waffen, Uniformen. In wie vielen Polizeifilmen hast du mitgespielt? Jimmy, wir kennen genug Prop-Leute, die uns das besorgen können. Und wenn sie uns das nicht abkaufen? Wir sind Schauspieler, okay, aber wir haben Erfahrung nur mit Leuten, die mitspielen. Und selbst das ist oft genug daneben gegangen. Hier aber handelt es sich um reine Improvisation. Hier wird nicht nach einem vorgeschriebenen Text gespielt. Stimmt. Ohne Skript, ohne Kamera, ohne Regisseur. Aber wenn wir gut sind, und wir sind gut, dann gelingt es uns. Rodney wird glauben, wir sind von der Polizei. Alles Weitere ergibt sich dann. Mr. Green, ich habe 4 Rolls-Royce gehabt. Ich habe in Bettwäsche aus Satin geschlafen. Ich habe in den teuersten Restaurants gespeist. Ich habe die Korallenriffe von Fidschi gesehen und ich habe auf der chinesischen Mauer gestanden. Warum sollte ich mein Leben dabei riskieren, einen Kriminellen wie Rodney hereinzulegen? Vielleicht, weil Sie ein unglücklicher alter Schlappschwanz geworden sind. Also Tom, ja. Habt ihr das denn vergessen? Das Gefühl, dass man Herr seines eigenen Schicksals ist, dass man seine Möglichkeiten ausschöpft, dass man das Feuer dieses Lebens in seinen Eiern brennen fühlt. Meine Hoden haben genügend Brände gelöscht, glauben Sie mir, Mr. Green. Und ich bin ein unglücklicher alter Schlappschwanz. Und ja, wollen Sie bleiben? Green gelang es nicht, seine Kollegen mitzureißen. Und Benson beendete die Diskussion mit dem Hinweis, dass er zur Arbeit müsse. Um 21:45 setzte er seine Gäste vor dem St. Martins ab. Naja, Tom liebte solche Auftritte. Ein bisschen Marc Anton, ein bisschen Karl Moor. Aus dem Dunkeln zum Licht mit großer Gebärde. Klassisches europäisches Theater mit überschaubaren Konflikten und klaren Haltungen bei den Kontrahenten. Ja, sowas ist ja heute kaum mehr gefragt. Moralische Motivation, Rechtfertigung gegen innere Skrupel. Heute sind die Figuren meistens, wie sie nun mal sind. Sie funktionieren. Und fragt nicht, warum. Basta. Tom wollte immer wissen, warum. Hat sich mit dieser Spielauffassung oft selbst im Weg gestanden. Gegen Mittag klopfte es bei Green. Benson stand in der Tür, der Hand einen Koffer aus rostfreiem Stahl. Der Hilfssender. Die Mikrofone habe er schon am Vormittag installiert. Für den Nachmittag und die folgenden Tage habe er sich freigenommen. Cage sei eingeweiht und warte im Olds. Nachdem Green den Hilfssender in seinem Hotelzimmer angeschlossen und auf die Wellenlänge abgestimmt hatte, konnte das Geschehen im Haus auf den Whitley Heights bequem an der Ocean Avenue in Santa Monica verfolgt werden. Oh, mag ich ihn nicht. Der Herr des Hauses, Mr. Rodney Di Giacomo. Ich habe gefragt, ob er durch ist. Da ist der Thunfisch durch. Sonst hätte ich ihn doch nicht genommen. Wenn mich nicht alles täuscht, der Herr mit den Muskelpaketen. Muscle. Nomen ist Omen, aber eigentlich eher Babyface. Hast du diese Pampe hier bestellt? Diese Pampe ist Seetang mit Sesam und rohem Kugelfisch. Das gesündeste Essen, das es gibt. Und der dritte im Bunde, der kleine Drahtige. Mist. Siehst du? In roh. Hast du mich je rohen Fisch essen sehen? So isst man das aber, Rodney. Hey, korrigier mich nicht, Steve. Ja, ich bin kein Japs. Also Steve. Hast du bei dem Japs geholt? Rodney, Muscle und Steve. Mann, denk doch mal nach. Hast du mich je was Rohes essen sehen? Keine Ahnung. Die Antwort ist nein. Der Mann hat keine Ahnung, was gut ist. Ich guck dir nicht ständig auf den Teller. Es ist Zeit, dass du es tust. Was hast denn du? Tempura. Aus Fisch? Nein, nur Gemüse. Und, was ist da drin? Sushi, California Rose, Lachsrogen. Am Catering sparen sie jedenfalls nicht. Diet Coke? Nee, ich nehme ein Bier. Ah, ich habe auch eine Flasche Sake mitgebracht. Die musst du warm machen. Wir müssen in der Mikrowelle. Brillante Konversation. Geduld, meine Herren, oder haben Sie heute noch einen Termin? Und? Schmeckt's? Er hätte durch sein müssen. Abwechslung? Ich brauche keine Abwechslung. Ja? Hast du keinen Krug dafür? Hey, ich telefoniere! Gut. Und vorher hast du sie? Was? Hey, bist du verrückt? Ich will keine geklaute. Das Ding muss völlig sauber sein. Glaubst du, du hast das mit einem Idioten zu tun? Wenn du eine hast, die sauber ist, darfst du dich wieder melden. Sonst nicht, ist das klar? Mr. Benson, besitzen Sie einen Kassettenrekorder? Ich will eine geklaute Zählmaschine andrehen. Aus einer Bank. Für wen hält er mich eigentlich? Der kann doch wohl in den Laden gehen und eine neue Zählmaschine kaufen, oder? Wieso zählen Sie nicht das sind von Hand? Spezialgeschäfte. Nur Banken kaufen sowas. Wenn du da als Privatmann... Es ist sehr viel Geld. Dazu braucht man eine Maschine. Ich denke, wir sollten das hier mitschneiden. Da haben Sie vollkommen recht, Mr. Green. Was ist denn für ein Ton? Falls etwas schief läuft, haben wir was in der Hand. Also, machen wir's? Nach seinem Drehbuch. Mr. Green, im Keller steht noch eine alte Rehbox. Bensons Keller war eine wahre Raritätenkammer. Green fand dort besagtes Tonbandgerät und schloss es an. Aber aufzunehmen gab es zunächst nichts. In der Villa auf den Whitley Heights bestimmten diverse TV-Programme das Geschehen. Interessant wurde es erst wieder am späten Abend. Steve und Muscle hatten das Haus verlassen. Benson und Cage waren schon zu Bett gegangen. Green hörte mit, wie ein völlig veränderter Rodney mit einer Frau telefonierte. Schatz, bist du noch wach? Sie sind weg. Rodney wirkte ruhig und charmant. Keine Spur von Aggressivität. Spätestens Montag, ich weiß es noch nicht. Ich halte mich an unseren Plan. Aber du weißt, mit den Jungs ist nicht zu spaßen. Sie sind nicht auf den Kopf gefallen. Schätzchen, ich lass mir was einfallen. Hast du dich erkundigt? Wieso Vancouver? Warum nicht Thailand? Wann kommst du? Morgen? Oder musst du noch mal in die Zentralkasse? Okay. Samstag also. Ich bestelle einen Tisch bei Dre's, einverstanden? Ich dich auch. Schlaf schön, Schatz. Es gibt Schauspieler, wissen Sie, die bedienen Klischees. Wie sie sich halt die Figur vorstellen, beziehungsweise wie ihr Publikum sie sich vorstellt. Die ziehen irgendeine Schublade. Die Wirklichkeit interessiert sie nicht. Und dann gibt es Schauspieler, die können eine Rolle erst spielen, wenn sie zuvor das Milieu dieser Figur genau studiert haben. Die bringen es fertig und arbeiten ein halbes Jahr in einem fremden Beruf, ziehen ein bestimmtes Viertel um, laufen in ungewöhnlicher Kostümierung durch die Gegend. Sie sind wie Kinder, neugierig und ohne die konkrete Erfahrung hilflos. Sie brauchen die Wirklichkeit, um sie in Fiktion verwandeln zu können. Benson war so eine. Es war die Voraussetzung seiner Klasse. Ich erinnere mich, er hatte mal in den späten 70ern einen Staatsanwalt gespielt und er war dafür mehrere Wochen beim Los Angeles Police Department in die Lehre gegangen. Das kommt ihm jetzt zugute, denn er beherrscht sein Fach. Und offensichtlich kennt man ihn da noch. Am nächsten Tag, etwa gegen 16 Uhr, setzte eine Mitteilung vom LAPD das Faxgerät in der Villa in Santa Monica in Gang. Benson hatte den Kontakt zu seiner alten Polizeidienststelle aktiviert. Unter dem Vorwand, ein Handwerker habe ihn betrogen, habe zwar den Vorschuss mitgenommen, dafür aber nur etliche Fingerabdrücke hinterlassen, hatte er sich nach der Identität von Tino in der Truhe erkundigt. Cage hatte zuvor Fingerabdrücke von dem Toten genommen. Und Benson hatte sie ans Department gefaxt. Lieber Floyd, du hast Besuch von Antonio Ronaldo Maria Rodriguez gehabt. Geboren am 18. März 1961 in Los Angeles. Er ist viermal wegen Schwindel und Betrügereien festgenommen worden, musste aber jedes Mal aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen werden. Die letzten Informationen, die wir über ihn haben, arbeitet im Eldorado in Las Vegas, ist nicht vorbestraft und kann daher ohne weiteres in einem Casino arbeiten. Letzte bekannte Adresse: 2321 Canyon Drive, Las Vegas. Bitte zerreiß dieses Fax. Du hast das nicht von mir. Grüße, Brian. Netter Zug von ihm, findet ihr nicht? Da sieht man mal, wozu solides Rollenstudium nützlich sein kann. Green konnte eine spontane Eingebung nicht unterdrücken, griff zum Telefonhörer und erkundigte sich nach der Nummer des Eldorado. Was hast du vor? Nicht jetzt, später. Nach wenigen Sekunden hatte er eine Telefonistin des Eldorado an der Strippe. Er ließ sich mit dem Personalbüro verbinden. Personalabteilung, rufen Sie wegen einer Bewerbung an? Nein, mein Name ist Fred Smith. Könnte ich bitte Rodney DiGiacomo sprechen? Ein Moment, Sie bitte. Sie sich. Tino Rodriguez arbeitet im Eldorado. DiGiacomo geschrieben. D-I-G-I-A? Ja. Welche Abteilung? Zentralkasse. Moment, ich verbinde. Verbunden. Wie kommst du auf Zentralkasse? Zentralkasse? Könnte ich bitte mit Rodney DiGiacomo sprechen? Mr. DiGiacomo hat Urlaub. Er ist in zwei Wochen wieder da. Mit wem spreche ich? Freddy Smith. Und Tino Rodriguez? Der ist am Montag wieder da. Vielen Dank. Beide arbeiten dort. Rodney und Tino. Der Lebende und der Tote. Kollegen. Green war benommen. Hatte er das geträumt? diese Stimme zuletzt, weich, rauchig, sinnlich. Es war unmöglich, dass er Paulas Stimme gehört hatte. Aber genau so hatte ihre Stimme geklungen. Mein Gott, Mr. Green, woher wussten Sie das mit der Zentralkasse? Rodneys Freundin arbeitet dort. Er hat sie heute Nacht angerufen und da fiel das Stichwort. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und was ist mit den beiden Primitivlingen? Ich kenne nur ihre Vornamen. Ob die Rausschmeißer sind? Könnte sein. Bizeps haben die ja jedenfalls. Du meinst, sie arbeiten alle vier im Eldorado? Worauf du einen lassen kannst. Und noch was. Das Geld stammt aus dem Casino. Unmöglich, Jim. Ein Casino zu bestehlen, das ist unmöglich. Doch, das gibt's. Alles schon mal vorgekommen. Am Set vielleicht. Draußen überlebt das keiner, das lässt die Mafia nicht zu. Alle 10 Jahre gelingt es irgendeinem brillanten Spinner. Hunderte von Kameras und Bewachern sehen zu, aber er schafft das Geld raus. Und ich sage euch, Tino, Rodney und dessen Flittchen haben das Ding gedreht. Und Muscle und Steve waren beteiligt, weil sie dort Bewacher sind. So sieht die Chance aus. Was Cage sich hier zurechtspannen, war keineswegs absurd. Green kannte den Plot. Vor 8 Jahren hatte Paula ein Skript geschrieben. Es handelte von Las Vegas, von einem Casino-Raub. Der Himmel von Hollywood. Der Film wurde nie gedreht. Hatte Paula ihn nun auf eigene Rechnung realisiert? Mit Tino und Rodney und diesen Gorillas? Und Rodneys Freundin? Die steckt auch nicht drin. Meine Herren, dann verhält es sich also folgendermaßen. Die Freundin von Mr. Rodney arbeitet in der Zentralkasse. Sie versteckt das Geld, kann es aber nicht selbst mitnehmen. Denn sie wird jedes Mal, wenn sie kommt und geht, kontrolliert. Das ist dort wie im Gefängnis. Also wandert das Geld mit Rodney, der vielleicht ihr Chef ist, an einen anderen Ort innerhalb des Gebäudes. Dazu benötigt man die Mithilfe von 2 Bewachern. Auftritt Steve und Muscle. Und schließlich bringt Tino als letztes Glied in der Kette das Geld nach draußen. Green war verblüfft. Bensons Mutmaßung glich einer schludrigen Zusammenfassung von Paulas Drehbuch. Was meinen Sie dazu, Mr. Green? Klingt plausibel. Woher wissen Sie das? Nun, diese Welt ist übersichtlich. Es gibt bei so etwas nur eine begrenzte Anzahl von Schemata. Die Revox schaltete sich ein. Benson hat am Morgen einen Signalmelder installiert. Einen Schalter, der dafür sorgt, dass ein Aufnahmegerät sich erst einschaltet, wenn am anderen Ende der Verbindung etwas zu hören ist. Nee, nie gehört. Steve, kennst du einen Freddy Smith? Wen? Freddy Smith. Freddy Smith? Nee. Arbeitet der nicht bei Food and Beverages? Paula? Steve glaubt, dass er bei Food and Beverages ist. Paula? Holy shit. Tino nicht mehr gesprochen. Paula ist die Dame von der Zentralkasse. Steve, hast du Tino noch gesehen? Die hast du gerade noch an der Strippe gehabt. Steve, hast du Tino noch gesehen? Nee. Steve auch nicht. Na, das hat nichts zu bedeuten, Paula. Ganz ruhig, jetzt beruhig dich doch. Was kann schon passieren, Schätzchen? Freddy Smith fragt nach Tino und dann nach mir. Gott weiß warum. Es braucht uns nichts interessieren. Jetzt haben wir dich am Arsch, du Saftsack. Richtig auch. Bis morgen, Schätzchen. Ich dich auch. Noch ein Bier, Mr. Green? Ja, danke. Was wollte sie? Sie will alles perfekt haben. Zu perfekt. Mechanisch nahm Green die Dose, die Benson ihm hinhielt. Er öffnete sie, erhob sich und trat auf die Terrasse hinaus. Das brackige Wasser des Swimmingpools glänzte ölig in der Spätnachmittagssonne. War das Wunschdenken? Oder war das ein Albtraum? Green konnte sich nicht vorstellen, dass Paula, die Paula, mit der er 7 Monate zusammengelebt hatte, dass diese Paula mit diesem Rodney zusammen sein sollte. Mit Paula war alles anders gewesen. Er hatte sie geliebt, wie vor ihr keine und keine nach ihr. Und als sie ihn verließ, war es der Anfang vom Ende seiner Karriere gewesen. Green hatte Paula Carter kennengelernt, als sie gerade an ihrem Skript über den Casino-Scam arbeitete. Sie hatte ihn als Hauptdarsteller gewollt. In seinen ersten Hollywood-Jahren habe ich oft mit Tom in den Cafés am Sunset Strip gesessen. Und wenn dann am Nachbartisch eine interessante junge Dame auftauchte, Typ angehende Schauspielerin, konnte man beobachten, wie er unruhig wurde. Oft verschwand er urplötzlich, tauchte am nächsten Tag mit einer neuen Eroberung auf. Das hat aber nie lange gehalten. Seine Affären waren so zahlreich, wie sie kurzlebig waren. Wenn es also für die Figur der Paula ein reales Vorbild geben sollte, dann kenne ich sie nicht. Der Name Paula Carter ist mir jedenfalls nie untergekommen. Die letzte, an die ich mich erinnern kann, mit der war allerdings mehrere Monate zusammen, hieß Vanessa Wallace. Sie war, wenn mich nicht alles täuscht, mehr Call als Script Girl. Im Übrigen, ein Spielcasino mit dem Namen Eldorado gibt es in Las Vegas nicht. Möglicherweise bezieht sich Tom auf das Tropicana, wo ja laut Zeitungsberichten die drei Ermordeten aus der Benedict Canyon Villa angestellt waren. Aber von einem Diebstahl, in Millionenhöhe gar, hat man da nichts gehört, soviel ich weiß. Den schwarzen Affenarsch haben sie wohl vom Baum gepflückt. Ist euch eigentlich klar, dass das Ganze hier Wirklichkeit ist? Was wir da hören, sind keine Schauspiele. Das ist kein Hörspiel. Das passiert wirklich. Jim, was ist das Wirklichkeit? Seit ich erwachsen bin, habe ich mein Geld mit Illusionen verdient. Und du willst mir erzählen, dass das hier Wirklichkeit ist? Ich weiß wirklich nicht, was wirklich ist. Und ehrlich gesagt interessiert es mich auch nicht mehr. Und wenn sie mich erschießen sollten, werde ich denken, ist das nun echt oder ist es Ketchup? Jim, für mich sind das hier Stimmen im Radio und es ist ein Spiel. Was wissen wir denn wirklich? Und? Hat er sich gemeldet? Paula war am Morgen aus Vegas gekommen und in dem Haus auf den Whitley Heights eingetroffen. Sie hatte die Basketballübertragung zum Anlass genommen, ein paar Einkäufe zu tätigen. Fehlanzeige. Es reicht. Wenn der sich morgen nicht blicken lässt, brechen wir den Tresor auf. Nein. Es war vereinbart, dass alle dabei sein sollen. Ein Fünftel von 4 Mille, das wird er sich wohl kaum entgehen lassen. Wir warten und teilen erst auf, wenn er da ist. Montag, wie vorgesehen. 4 Millionen. Dafür könnte es sich lohnen, was meinst du? Wenn er da nicht auftaucht, macht er nicht mehr mit. Und wie willst du den Tresor öffnen ohne Schlüssel? Das lass mal meine Sorge sein, Darling. Don't darling me, baby. Sprengen? Willst du etwas sprengen? Schneidbrenner. Eine Viertelstunde draufhalten, die Tür fällt raus. Ich will nicht, dass wir hier irgendwas beschädigen, dass sie uns über den Tresor auf die Spur kommen. Vielleicht hat sie einen Unfall gehabt. Wo habt ihr ihn denn zum letzten Mal gesehen? Marmont Bar, neben dem Hotel. War mit ein paar Tunden und Transvestiten zusammen. Wenn ihm was zugestoßen ist, sind wir den Schlüssel los. Und wo ist der Schlüssel jetzt? Er hat in diesem schwulen Schuppen zu sehr mit seinem Schwanz gewedelt. Das wird's gewesen sein. Unser guter Tino geht doch immer nur seinem Eierstab nach. Das muss ausgerechnet du sagen. Hör mal, du Dreckschleuder. Ich kenne Tino schon seit 6 Jahren und ich sage dir, er hat mich in all den Jahren nicht ein einziges Mal angelogen. Er ist absolut ehrlich. Absolut. Vielleicht müssen wir noch mal in die Gefriertruhe sehen. Schätze, das sieht nicht jeder so. Ich glaube nicht. Das ist was anderes. Da war nichts. Deine Freundin nimmt er nicht hoch. Ja, und wo ist er dann, wenn er so ehrlich ist? Wir könnten schon längst über alle Berge sein. Oder wartet er auf einen günstigen Moment? Wenn wir mal nicht zu Hause sind? Das wäre dir zuzutrauen. Ich sagte doch schon, es geht auch ohne den Schlüssel. Und aber ich finde, wir sollten das jetzt nicht auf die lange Bank schieben. Ich will nicht, dass dieser Tresor beschädigt wird. Ich habe gesagt, wir warten und damit basta. Mensch, Rodney, überleg doch. Durch 4 teilt sich's auch viel leichter. Ihr seid Drecksäcke. Unglaubliche Drecksäcke. Paula, nur über meine Leiche ist das klar. Paula, warte! Na bitte. Steve und Muscle waren's. Wette 10-1, die haben den lieben Tino etwas zu nachdrücklich um den Schlüssel gebeten, als der aus der Bar kam. Du solltest ihn nicht so reizen. Möglich. Er sieht nicht, was wir sehen. Und wo ist der Schlüssel? Die Kleine benutzt ihn. Sobald die ihre Knete hat, lässt sie noch fallen. Vielleicht sollten wir doch noch mal zu Tino gehen und ihn gründlich untersuchen. Er hatte ihn wirklich nicht bei sich. Wo hat dieses Arschloch das Ding bloß gelassen? Ich hoffe nicht, dass sie ihn gefunden haben. Ich habe die Zeitung verfolgt. Nix, der liegt noch da. Wir fahren nachher kurz hin, wenn unsere beiden einen auf Turteltäubchen machen. Wieso? Was haben die vor? Edelfressbart Reyes. Und danach mit besoffenem Kopf die Leiber aneinanderwetzen, bis es ihnen kommt. Wir haben sie. Dafür kriegen sie lebenslänglich. Mindestens. Unsere Lebensversicherung. Das Dreys ist ein Restaurant in West Hollywood. Ziemlich teuer. Treffpunkt verblichener Stars und angehender Sternchen.